Tautoko Diplom-Podcast Nummer 1, 13. September 2005. Ein herzliches Willkommen an alle Hörer zu meinem ersten Podcast zu meinem Diplom. Ich habe endlich eine Möglichkeit gefunden, regelmäßig zu podcasten. Ich habe die Technik hier stehen und ich habe Bock drauf, euch was zu erzählen. Ich habe, wie ich schon mal erzählt habe, mich lang gefragt, was kann ich euch denn erzählen? Was macht Sinn? Was ist spannend? Und dann bin ich drauf gekommen, hey, das, was mich im Moment am meisten beschäftigt und wo ich am meisten nachgefragt werde, das ist meine Diplomarbeit. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, dann podcaste ich doch einfach über mein Diplom. Und genau das werdet ihr die nächsten Wochen und Monate zu hören bekommen. Neues, Informatives zu meinem Diplom. Wie läuft's? Wo sind die Probleme? Was geht super leicht? Inhaltliches, genauso wie formelles, praktisches zu einer Diplomarbeit. Ich hoffe, es wird nicht nur für Leute interessant sein, die selbst kurz vorm Diplom stehen oder im Diplom sind, sondern auch für Leute, die Thematik interessiert. Mein Diplom dreht sich um Wissensmanagement, Social Software und interne Kommunikation in Unternehmen und in meinem speziellen Fall in Forschungsunternehmen. Ich schreibe meine Diplomarbeit im Fraunhofer Institut in Karlsruhe im IITB und genauer in der Abteilung NOC für Networks Operations Center. Und was ich mache, ist, dass ich für die ein System entwickle, damit die intern kommunizieren können. Die Abteilung hat ca. 25 Mitarbeiter und die Mitarbeiter wollen besser miteinander kommunizieren können als bisher rein durch E-Mail oder im Türrahmen. Und genau das mache ich. Ich entwickle ein System für die und mein Ansatz ist Social Software. Weblogs, Wikis, all diese Sachen zu gucken, hey, wie kann man ein System bauen, was diese Sachen einsetzt und was dadurch im Alltag total praktisch funktioniert. Der offizielle Titel meines Diploms ist, Moment, mal gucken, ob ich es zusammenkriege, Konzeption und Entwicklung eines Systems für die kollaborative Wissensarbeit in der Forschung basierend auf Social Software. Ja, der Zungenbrecher steht danach auch hoffentlich auf meiner fertigen Diplomarbeit. Was vielleicht grob von der Gliederung, wie mein Diplom aussehen wird. Der erste Teil, im ersten Teil, in dem ich gerade bin, beschäftige ich mich mit Wissensmanagement. Wissensmanagement ist eine Disziplin, die sich darum kümmert, wie kann man Wissen in Unternehmen besser nutzen. Wie kann man Wissen besser zugänglich machen? Wie kann man Wissen besser verteilen? Und das System, was ich entwickeln will, fällt genau in diesen Bereich rein, Wissensmanagement. Und da ich nicht einfach nur als Diplom ein System entwickeln kann, beliebig, ohne irgendeinen Anspruch, sondern eine Diplomarbeit auch einen gewissen wissenschaftlichen Ansatz habe, muss ich mich halt auch mit den Disziplinen dahinter beschäftigen. Und gerade weil ich ja Social Software benutzen will, was jetzt noch nicht gang und gäbe ist im Wissensmanagement, ist die wissenschaftliche Herausforderung an meiner Diplomarbeit, dass ich gucke, was läuft im Wissensmanagement derzeit, wie sieht es in der Praxis aus, wo sind auch gerade die Probleme, warum werden viele Wissensmanagement-Lösungen nicht eingesetzt in der Praxis, die funktionieren zwar in der Theorie sehr gut, in der Praxis werden sie aber nicht eingesetzt. Und genau da will ich forschen, da will ich nachgucken, wo liegen die Probleme und welche Lösungen bietet Social Software, um diese Probleme vielleicht anzugehen. Das heißt, im ersten Teil beschäftige ich mich mit der Praxis im Wissensmanagement. Im zweiten Teil werde ich mich dann mit Social Software beschäftigen. Das ist der Part, der mir dann ein bisschen leichter fällt, weil ich mich da schon ganz gut auskenne. Ich werde vorstellen, was gibt es alles neben Weblogs und Wikis an Technologien und Möglichkeiten. Ich werde das darstellen und analysieren, was sind die Technologien dahinter und was sind auch die soziologischen oder wie auch immer man sagen will, die gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen, beziehungsorientierten Sachen dahinter. Also kurz gesagt, warum werden Wissensmanagement-Lösungen nicht genutzt, aber jeder Zweite schreibt heute mit Begeisterung in seinen Blog irgendwelche persönlichen Sachen. Und was kann man daraus lernen? Wie kann man diese Sachen einsetzen, zusammenbringen? Genau darum geht es im dritten Teil. nämlich die Problematiken von Wissensmanagement mit den Ideen von Social Software zusammenzubringen und daraus ein Konzept für ein Wissensmanagementsystem basierend auf Social Software zu erstellen. Und im vierten Teil geht es darum, das Ganze einfach umzusetzen, nämlich ganz praktisch für die Abteilung im Fraunhofer, dass sie ein System haben, weil ich habe eigentlich keine Lust, nur ein Konzept zu erstellen, eine Theorie aufzubauen und die nicht praktisch auszuprobieren. Deswegen baue ich am Ende meiner Diplomarbeit noch dieses System. Und wie sich das für einen guten Hype gehört, wenn man schon Social Software macht, dann kann man auch gleich Ruby on Rails benutzen, das Programmierframework. Und genau da arbeite ich mich gerade rein, um dann am Ende das System darin aufzubauen. Das ist es, worum es in meiner Diplomarbeit geht. Viel mehr dazu in den nächsten Tagen und Wochen. Und hey, schickt mir Feedback, ob euch das Ganze interessiert, ob ihr es spannend findet, was für Fragen ihr zum Diplom habt, worüber ich was erzählen soll, wie ich vielleicht Sachen mache oder wie ich Sachen nicht mache. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Schreibt einen Kommentar oder schickt eine E-Mail an johannes.kleske@gmail.com. Ich bin gespannt. Ihr hört von mir.